Gemeinschaft ist der Freiheit höchstes Gut. Keine Krone braucht sie, keinen Thron. Wie die Welt so alt und immer neu ist sie für uns da. Adjutant, reich mir die Hand, schick mir den Himmel über dir. Ich bin dir treu und wär die Hölle dein Quartier. Liebe kommt, Liebe vergeht, ein schwacher Duft und schnell vorbei. Freundschaft ist stark, Freundschaft besteht. Liebe, Gedanke, Freundschaft macht frei. Freundschaft ist der Freiheit höchstes Gut. Keine Krone braucht sie, keinen Thron. Wie die Welt so alt und immer neu ist sie für uns da. Macht uns Mut, tröstet uns, ist uns treu. Mein Adjutant, reich mir die Hand, schenk mir den Himmel über dir. Ich bin dir treu und wär die Hölle dein Quartier. Adjutant, reich mir die Hand, schenk mir den Himmel über dir. Ich bin dir treu und wär die Hölle.